so für mich bestimmt. Schickt man um mich, also auf billige Weise mit mir fertig zu werden. Und welche Karte spielt sie? Theater. Sie sind nicht darauf vorbereitet, gefragt zu werden. Ich bin nicht krank. Ich werde nicht mehr viel Kraft gebrauchen. Ich werde es heilen. Gerade sie geschickt. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist den ruhig einteilenden Verstand behalten. Soll man mir nachsagen dürfen, dass ich am Anfang des Prozesses ihn beenden wollte, zu seinem Ende ihn wieder beginnen will. Ich will nicht, dass man das sagt. Dafür dankbar, dass man mir auf diesem Weg diese halbstummen, verständnislosen Herren mitgegeben hat und dass man es mir überlassen hat, mir selbst das Notwendige zu sagen. Ich gehe nicht weiter, die Herren werden schwerer.